Allah lädt zur Wohnstätte des Friedens ein und leitet, wen er will, zu einem geraden Weg. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Ihre Gesichter werden weder von Dunkelheit noch Erniedrigung bedeckt. Das sind die Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. Für diejenigen aber, die böse Taten erwerben, ist der Lohn einer bösen Tat ein gleiches, und Erniedrigung wird sie bedecken. Sie haben vor Allah nichts, das sie schützen könnte, als ob ihre Gesichter von Stücken finsterer Nacht überdeckt wären. Das sind die Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Und am Tag, da wir sie alle versammeln, und dann werden wir zu denen, die Allah etwas beigesellt haben, sagen: Bleibt an eurem Platz, ihr und eure Teilhaber. Wir trennen sie dann voneinander. Ihre Teilhaber sagen: Nicht uns habt ihr gedient. Allah genügt als Zeuge zwischen uns und euch. Wir waren gegenüber eurem Dienst an uns fürwahr unachtsam. Dort wird jede Seele über das, was sie früher getan hat, nachgeprüft. Und sie werden zu Allah, ihrem wahren Schutzherrn, zurückgebracht. Und entschwunden ist ihnen dann, was sie zu ersinnen pflegten. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Sag, wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? Oder wer verfügt über Gehör und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen: Allah. Sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Dies ist doch Allah, euer wahrer Herr. Was gibt es denn über die Wahrheit hinaus außer dem Irrtum? Wie lasst ihr euch also abwenden? So hat sich das Wort deines Herrn bewahrheitet gegen die, die freveln, weil sie nicht glauben. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Sag, ist unter euren Teilhabern jemand, der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt? Sag, Allah macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie hierauf. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Sag, ist unter euren Teilhabern jemand, der zur Wahrheit leitet? Sag, Allah leitet zur Wahrheit. Hat jemand, der zur Wahrheit leitet, ein größeres Anrecht darauf, dass man ihm folgt? Oder jemand, der nur dann die Rechtleitung findet, wenn er selbst rechtgeleitet wird? Was ist denn mit euch? Wie urteilt ihr? Und die meisten von ihnen folgen nur Mutmaßungen. Aber Mutmaßungen nützen nichts gegenüber der Wahrheit. Gewiss, Allah weiß Bescheid über das, was sie tun. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Dieser Koran kann unmöglich ohne Allah ersonnen werden, sondern er ist die Bestätigung dessen, was vor ihm war, und die ausführliche Darlegung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt. Vom Herrn der Weltenbewohner. Oder sagen sie, er hat ihn ersonnen. Sag, dann bringt eine Sure bei, die ihm gleich ist, und ruft an, wen ihr könnt anstatt Allahs, wenn ihr wahrhaftig seid. Nein, vielmehr erklären sie das für Lüge, wovon sie kein umfassendes Wissen haben, und schon bevor seine Deutung zu ihnen gekommen ist, so haben es auch diejenigen, die vor ihnen waren, für Lüge erklärt. Schau, wie das Ende der Ungerechten war. Und unter ihnen gibt es manche, die an ihn glauben, und unter ihnen gibt es manche, die nicht an ihn glauben. Dein Herr weiß sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid. Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, dann sag, für mich ist mein Tun, und für euch ist euer Tun. Ihr seid unschuldig an dem, was ich tue, und ich bin unschuldig an dem, was ihr tut. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Und unter ihnen gibt es manche, die dir zuhören. Kannst du aber die Tauben hören lassen, auch wenn sie nicht begreifen wollen? Und unter ihnen gibt es manche, die auf dich schauen. Kannst du aber die Blinden recht leiten, auch wenn sie nicht sehen? Gewiss, Allah fügt den Menschen kein Unrecht zu, sondern die Menschen fügen sich selbst Unrecht zu. Und an dem Tag, da er sie versammelt, wird ihnen sein, als ob sie nur eine Stunde vom Tag verweilt hätten. Und sie erkennen einander wieder. Verloren sind dann diejenigen, die die Begegnung mit Allah für Lüge erklärten, und nicht recht geleitet waren. Und

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Und verließ ihn die Kunde von Noah, als er zu seinem Volk sagte: O mein Volk, wenn euch mein Stand unter euch und meine Ermahnung mit Allahs Zeichen schwer ankommt, so verlasse ich mich auf Allah. So einigt euch über eure Angelegenheit, ihr und eure Teilhabe. Und der Entschluss in eure Angelegenheit soll für euch nicht unklar sein. Hierauf führt ihn an mir aus und gewährt mir keinen Aufschub. Doch wenn ihr euch abkehrt, so habe ich von euch keinen Lohn verlangt. Mein Lohn obliegt nur Allah, und mir ist befohlen worden, einer der Allah Ergebenen zu sein. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Sie bezichtigten ihn aber der Lüge. Da erretteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren im Schiff. Und wir machten sie zu Nachfolgern und ließen diejenigen ertrinken, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. So schau, wie das Ende der Gewarnten war. Hierauf schickten wir nach ihm Gesandte zu ihrem jeweiligen Volk. Sie kamen mit den klaren Beweisen zu ihnen, aber sie waren nicht bereit, an das zu glauben, was sie zuvor für Lüge erklärt hatten. So versiegeln wir die Herzen der Übertreter. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Hierauf schickten wir nach ihnen Moses und Aaron mit unseren Zeichen zu Pharao und seiner führenden Schar. Aber sie verhielten sich hochmütig und waren ein Volk von Übeltätern. Als nun die Wahrheit von uns zu ihnen kam, sagten sie: Das ist wahrlich deutliche Zauberei. Moses sagte: Sagt ihr denn von der Wahrheit, nachdem sie zu euch gekommen ist? Ist das etwa Zauberei? Aber den Zauberern wird es nicht wohl ergehen. Sie sagten: Bist du zu uns gekommen, um uns von dem abzubringen, worin wir unsere Väter vorgefunden haben, und damit euch beide die Oberhoheit im Land werde? Wir werden euretwegen nicht gläubig werden. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Und Pharao sagte: Bringt mir jeden kenntnisreichen Zauberer herbei. Als die Zauberer kamen,